Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Martin. Ja, und das war's. Tobi kann heute leider nicht, aber wir grüßen an der Stelle und leiten flüssig, dynamisch über zum Zahlenfakt zur Folge 315. Ja, passend zum Wetter in Deutschland. Wir hatten mal wieder Besuch von einem Sturm nach Kyrill. Das hat ja jetzt sehr lang gedauert. Stimmt. Jetzt wieder, mal wieder so ein Kracher kommt, Friederike. Hm. Habe ich einen Zahlenfakt rausgesucht, und zwar, wenn euch das auf den Geist geht, dann fahrt doch nach Naturn. Naturn. Denn in Naturn, Klingt wie Saturn. Ich glaube, wo liegt das denn überhaupt, Naturn? Auf dem Saturn. Ne, irgendwie, also es liegt auf jeden Fall auf der Erde, Alpennähe, Südtirol, glaube ich. So genau weiß ich es aber nicht. Ostalpen. Ha. Da sind 315 Tage im Jahr Sonne. Ha. Ja. Gut, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber wenn das so ist, dann ist das wohl so. Also Folge 315, wahrscheinlich ein bisschen kürzer als letzte, weil letzte hatten wir ja ganz viel Zeit, ganz viel zu sammeln. Ja. Und außerdem sind wir dieses Mal nur zwei, und dann haben wir natürlich auch mehr. Und so weiter und so weiter. Ich muss kurz einen Nachtrag, heißt ja nicht Erratum, aber einfach nur einen Nachtrag am Anfang vorneweg setzen. Ich hatte letztes Mal irgendwie rumgejammert, dass ich diese Sticker-App habe, die es nicht mehr zu kaufen gibt, und am liebsten halt irgendwie davon ein Backup machen würde, aber es geht halt nicht so wirklich. Und Mr. Minky hat mir auf Twitter geschrieben, dass das ja schon geht. Und zwar zu dem Thema war mir klar, dass man, wenn man auf dem Mac in die Messages-App offen hat, die Sticker raustracken kann. Mir war aber nicht klar, dass wenn man da animierte Sticker rausklickt, dass die dann zwar .png heißen, aber in Wirklichkeit ein APNG sind, also ein animiertes PNG. Oh. Sprich, das kann man dann, wenn man wollte, auch noch nach GIF umwandeln. Auf jeden Fall hat man nicht nur ein Bild, sondern tatsächlich die ganze Animation, was meine Sorge war an der Stelle. Und vielen Dank für den Hinweis. Außerdem haben wir noch auf Twitter, den Hinweis bekommen, ich muss gerade schnell nachschlagen, von wem peinlicherweise, von Tobsen, dass auf dem Mac auch Library Messages Sticker Cache gibt, wo das wohl auch alles zu finden ist. Schön. Gut, aber das nur vorneweg zu meinen Problemen vom letzten Mal. Probleme sind auch ein ganz gutes Stichwort. Darum soll es heute maßgeblich gehen. Und gerade im ersten Thema, nämlich, man hat es vielleicht gehört, in Hawaii gab es einen Fehlalarm, Missile-Emergency-Warnsystems inklusive Einblendung im Fernsehen und ein Pop-up auf allen Mobil-Devices und also so richtig Katastrophenschutzwarnung mit Incoming Missile. Und es hat 40 Minuten gedauert, bis sich rausstellte, es war ein Fehlalarm. Ja. Ja. Das ist jetzt an sich noch kein Thema für die Fanboys so. Also vielleicht schon, aber was es für mich so ein bisschen zu einem Fanboys-Thema jetzt gemacht hat, ist, es kam raus in einem Artikel, dass das wohl passiert ist, weil jemand in dem Untermenü Missile Alert statt Testalarm richtigen Alarm angeklickt hat. Und das sind wohl zwei Optionen, die direkt untereinander sind. Tja, gute UI. Ja. Das Interessante finde ich ja, dass wir mittlerweile auch wieder in einem Kontext leben, wo so ein Missile-Alarm durchaus echt sein könnte. Ja. Da gab es ja durchaus ein paar Jahre, wo man das nicht so erwartet hätte. Ja, also es passiert ja deswegen, weil vor einem Jahr Hawaii angefangen hat, Test-Alerts wieder zu machen, eben wegen der politischen Lage. Und deswegen ist das wohl jetzt auch passiert. Aber ja, das System ist wohl nicht so gut getestet, vor allem was das UI-Design angeht. Und es hat schon Gründe, warum Leute sich mit UI und UX beschäftigen. Und man kann mal wieder sehen, warum. Ja, und dann habe ich als nächstes so ein Thema, wo ich mal wieder so ein bisschen Konträrien spielen muss. Es geht ja gerade so durch die Presse, oder es ging durch die Presse, dass Apple irgendwie ganz, ganz toll ist, weil sie so viel Geld investieren in Amerika und so viel Steuern zahlen und alles ist super. Irgendwie 38 Millionen zahlen sie jetzt Steuern und 38 Milliarden zahlen sie jetzt Steuern und 350 Milliarden investieren sie. Ich bin voller Bewunderung über diese Presse, über diese PR-Arbeit von Apple. Weil was halt passiert ist, Apple holt das ganze Geld, das sie auf irgendwelchen Konten im Ausland geparkt haben und damit halt Steuer umgehen, holen sie wieder ins Land, um was damit anfangen zu können, und nutzen dabei die neue Steuergesetzgebung von Trump aus und sparen 48 Milliarden Dollar Steuern. Ja. Müssen 38 Milliarden Dollar Steuern zahlen. Das klingt immer so, als würden sie das freiwillig tun. Nein, das müssen sie tun. Und die 53 Milliarden, die haben sie halt jetzt, und dann haben sie gesagt, ja, die investieren wir jetzt. Und wir machen einen neuen Campus auf, und ist noch nicht klar wo, aber ja, aber das ist ja auch alles schön und gut. Aber das jetzt so wie es in manchen Medien halt klingt, als so Samaritertat irgendwie dahinzustellen, dass sie jetzt ihr 38 Milliarden zahlen, das finde ich so ein bisschen befremdlich. Ich finde die ganze Sache befremdlich, weil das natürlich auch kostenlose PR für Trump ist. Ja, ja, und das ist irgendwie auch, das hat mich auch so ein bisschen genervt an der Geschichte. Also Tim Cook sagt dann halt so, ja, die Gesetzgebung so für die Firmen ist echt super, aber Mai für die Individuen ist es halt nicht so gut. So sagt er so im Halbsatz dann, und gleichzeitig lässt er sich halt dann irgendwie vor den Trump-Karren spannen, und Trump irgendwie macht Werbung mit Tim Cook, und alles ist großartig, und das ist alles so auf diese National Economist oder Economic Nationalism, wie das ja Bannon gerne nennt, Schiene. Und man könnte als Tim Cook da schon auch klarer irgendwie sagen, nee, jetzt lass mal. Und sich da irgendwie jetzt zwar nicht direkt im Prinzip lässt er sich instrumentalisieren aus meiner Sicht. Ja, also er könnte sich da klarer abgrenzen, das tut er nicht, und damit ist er halt auch so ein bisschen complicit, wie man so schon sagt. Ja. Also schön ist das alles nicht. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Gut, schön auch nicht. wir rasen so durch die Agenda durch. Ich habe Sorge, dass es irgendwie 20 Minuten wird dieses Mal. Also wenn es kurz wird, dann wird es kurz. Sorry. Vielleicht können wir dann über das... Es ist doch jetzt gerade saure Eissalat, Eisbergsalat. Ja, saure Winterzeit, das ist immer saure Zeit. Aber bei den Fanboys. Kann versprechen, das geht jetzt auch sehr bald wieder los, weil jetzt kommen die ganzen Spiele. Stimmt, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, wir haben ja später auch noch ein bisschen Spiele-Content, vielleicht können wir den ja irgendwie lang labern. Strecken, ja. Aber vorher, das sei noch kurz vorgewarnt, es gibt gerade ein iMessage-Bug, oder ein, genauer zu sein, ein iOS-Bug, der ja über iMessage exploited wird gerade. Ausgebeutet, sagt man das? Nein. Ja, ausgenutzt ist das deutsche Wort. Richtig. Ja, ja. Wenn man ein HTML mit einer gewissen URL oder einem gewissen Link drin bastelt, dann kann man damit iOS oder WebKit auf iOS zum Abstürzen bringen. Und wenn man das in iMessage reinpackt, dann lädt das auch gleich automatisch, um eine Preview anzuzeigen, und dann stürzt dein iMessage ab. Inklusive so, dass dein ganzes Telefon neu startet, glaube ich. Das habe ich jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, dann war das so. Und man kann dann jetzt keinen Code ausführen. Bisher ist so zumindest die Nachrichtenlage, aber es ist halt irgendwie ein Annoyance, und man kann damit rechnen, dass sich das lustige Leute jetzt zunutze machen und ihre Freunde dann irgendwie die Telefone neu booten. Apple hat aber schon angekündigt, dass nächste Woche ein Security Fix kommt. Ja, ist jetzt gerade nicht so der Lauf für Apple. Vielleicht können sie ja da die 37 Milliarden reinstecken. Ja, ja, nein. Okay, also das ist jetzt schon das ist so ein normales Niveau, finde ich. Also der ist jetzt nicht so sonderlich krass. Nein, aber, der Bug, aber diese Kette von Unannehmlichkeiten und Bugs, die jetzt in den letzten Wochen auf uns zugeprasselt ist. Wir haben nicht viel Glück gerade, was das angeht, das stimmt. Ist schon ungewöhnlich. Haben wir über diese HomeKit-Geschichte eigentlich gesprochen? Ich glaube schon, oder? Die HomeKit-Geschichte weiß ich gar nicht. Man konnte irgendwie eine Zeit lang auf HomeKit zugreifen, ohne das Passwort irgendwie zu wissen. Und das ist natürlich bei so einer Technologie, die potenziell dann Tür aufsperrt, dann irgendwie auch nicht so gut. Aber das war schon vor einer Weile. Also vor ein paar Wochen. Ja, und du kannst dann deinen Komplizen sogar mit Lampe an, Lampe aus markieren, dass alles geklappt hat. Genau. Apropos, was mir aufgefallen ist, Apple hat auch was gefixt. Ja. Und zwar einen lang anhaltenden Bug bei VoiceOver. Ich weiß nicht, ob sie es komplett gefixt haben, aber was mir letztens aufgefallen ist, als ich mir eine Webseite habe vorlesen lassen auf dem iPhone, war, dass er die Sprache zwischendurch gewechselt hat. Allerdings habe ich zwischendurch auch dann noch mal einen Scotch-Stitch drin gehabt. Ich glaube, das ist ein Schrägstrich. Der Scotch-Stitch, den er halt einfach auf Englisch ausspricht, wenn der in einem. Also wenn du diese Voice-Over-Vorlesen-Funktion benutzt, dass er dann quasi je nach Sprache. Also die ich glaube, er hat zum Beispiel Aufzählungspunkt gesagt, anstatt. Aber so ganz funktioniert es wohl nicht, weil der Scott Stridge bleibt der Scott Stridge. Verstehe. Ja. Naja. Also sie haben auf jeden Fall da irgendwas getan, ich weiß nicht mehr was. Und Martin, wenn ich dich jetzt schon am Rohr habe, es gab doch diese andere Vorlesefunktion, wo du plötzlich so ein Interface-Element hast zum Vorlesen und die finde ich nicht. Du musst von oben, also von jenseits des Telefons mit zwei Fingern nach unten swipen. Ah ja. Das probiere ich jetzt mal aus. Dann nicht, dass das nur Hasen, iPhone. Hasenschildkröten-Pop-up. Nicht, dass das iPhone X. Es funkt. Es wurde kein sprechbarer Bildschirminhalt gefunden. Okay. Ja, genau. Gut. Weil diese Vorlesefunktion, die hat ja auch nochmal ihre eigenen Macken, die funktioniert auch wieder nicht identisch mit der anderen. Nee, und manchmal funktioniert sie und manchmal nicht. Und naja, aber wenn sie funktioniert, dann ist sie das, was man will. Das ist ja auch schon, was wert. Ach ja. Dann haben wir das bereits angekündigte Spielethema, nämlich Nintendo. Und zwar, ich glaube, war das gestern oder war es vorgestern? Ich habe schon wieder komplett dieses Zeitgefühl verloren. Auf jeden Fall war die gesamte Timeline voll von. Ja. Ich wollte kurz ankündigen. Kartonboxen. Nein, ich wollte kurz sagen, Nintendo hat irgendwie vorher angekündigt, dass sie jetzt irgendwie ein Direct machen. Also das ist ja Nintendo-Sprache für, sie machen einen Webcast von einer Produktvorstellung. Das heißt immer Nintendo Direct. Und in dem Fall meinten sie, es gäbe Neuigkeit, es gäbe eine neue Switch-Experience. So, und dann drehte halt irgendwie so die übliche Gamer-Timeline komplett durch in Erwartungshaltung und hat sich irgendwie schon gefragt, was jetzt alles noch kommt. Und irgendwie kommen jetzt noch coolere Super-Pro-Controller oder was weiß ich. Und dann kam dieser Webcast. Und es stellt sich raus, das Produkt heißt Nintendo Labo. Und was es im Wesentlichen ist, es sind Spiele, die sich darauf verlassen, dass du deine Joy-Cons in sogenannte Toy-Cons reinsteckst. Diese Toy-Cons sind Konstrukte, die du aus einer Wellpappe machst. Sprich, du kriegst so eine Pappe, die ist vorgestanzt und dann musst du da in langwieriger Arbeit irgendwie ein Klavier draus falten. Und dann steckst du in dieses Klavier auf der einen Seite deinen Joy-Con rein und weil der Joy-Con ja eine Infrarot- oder hat eine Kamera sogar, ich glaube, er hat eine Kamera sogar, an einer Stelle hat, kann der dann von der Seite in das Klavier reingucken und kann dann sehen, welche Taste gedrückt wird und dann macht das Klavier Töne mit dem Switch. Ja, und als ich dann die ersten Bilder gesehen habe, da habe ich mir gedacht, das ist doch, ist das nicht das, was wir uns alle gewünscht hätten, als wir klein waren? Ja. Und vielleicht sind es dann doch die Falcon Millennials, wie du die dann genannt hast. Millennial Falcons, meine ich. Die da total drauf abgehen, weil sie eben dieses Analoge als Kind erlebt haben und die Digitalisierung als Halberwachsene. Und ich finde das total reizvoll. Ich finde es auch super. Also vor allem ist es halt auch Super Nintendo. Ja, also es ist halt irgendwie. Das war ein Wortspiel, das ich gar nicht. Oh Gott, ja, das war ja schrecklich. Ja. Naja, aber es ist einfach, es trifft so den Kern von Nintendo-ness. den ich so ich finde es fast ein bisschen zu hübsch für Nintendo. Ja, schlag mich. Ja, mag sein. Aber ich meine damit, es ist irgendwie, wie ist das deutsche Wort für quirky? Es ist so verspielt und bisschen seltsam aber trotzdem macht das total viel Sinn. Es gibt nicht nur Klavier, es gibt dann irgendwie auch so einen Roboter-Rucksack, wo man dann irgendwie ein Roboterspiel mitspielen kann und eine Angelrute, die dann auch teleskopmäßig ausfahrbar ist und alles aus Pappe, wie gesagt. Und ja, also es ist eine großartige Idee. Man wäre gerne wieder 5. Das irgendwie alles nutzen zu können. Ich glaube, daher rührt auch so ein bisschen die Frustration bei vielen online jetzt, die sich jetzt beschweren, dass das ja nicht für sie ist. Die ganzen 30-plus-Gamer schreien rum, dass Nintendo jetzt tatsächlich mal was macht, was nicht für sie ist. Aber irgendwie auch eine geniale Strategie von Nintendo, jetzt irgendwie Pappe für 60 Euro zu verkaufen. Das ist wohl wahr. Weil das ist irgendwie, das ist halt so das eine, der einen Wehmutstropfen, den ich tatsächlich sehe. Oder heißt das Wermutstropfen oder Wehmutstropfen? Ich habe schon wieder diese Diskussion mit mir selbst. Wermutstropfen. Ja. Ja. Das heißt so, wie es nicht intuitiv ist. Das habe ich mir gemerkt. Gut. Das ist natürlich auch schwierig, weil irgendwann switcht das dann im Kopf. Ja, genau. Das ist gerade eben in diesem Augenblick geswitcht. Oh, geswitcht! Mein Gott, wir können heute Bingo voll machen. Super Nintendo. Ja. Aber ist es denn auch so arg Nintendo, dass nur 5 Stück produziert werden, die man 3 Jahre vorher vorbestellen muss und dann ist es weg und aus? Ich glaube nicht. Also ich glaube, Nintendo kann ausreichend Pappe produzieren. Ja, war ja mal ein normaler Spielehersteller. Also so ist es ja nicht. Auch wenn die wahrscheinlich mehr Plastik. Nee, aber ich. Bist du noch da? Ja. Ah, gut. Ich denke. Was das Problem bei den Mini-Konsolen war, ich weiß nicht, ob das SNES Mini jetzt mittlerweile auch wieder verfügbar ist. Ich sehe es immer in meiner Wunschliste immer noch mit einem zu hohen Preis. Ist halt einfach, das ist halt relativ teure Hardware vergleichsweise. Aber da hier sind die Produktionskosten für ein bisschen Pappe und einen Cartridge vergleichsweise managbar, denke ich. Ja. Also ich finde es eigentlich auch sehr cool. Nintendo soll durchaus diese Position im Markt innehaben. Das ist einfach Vielfalt und Vielfalt finde ich immer klasse. Ja, und halt auch mal was für so Zielgruppe jüngere Gamer, Anführungszeichen. Das ist ja dann durchaus auch mal ganz sinnvoll. Ja. Dann kommen wir zum Konsum. Ich habe, eine Sekunde, ich habe noch eine News gefunden, so zwischen Tür und Angel, lag die da noch auch im Staube. Und zwar YouTube. YouTube hat seine Monetarisierungsregeln geändert. Ja, ich habe auch diese E-Mail bekommen, dass ich jetzt nicht mehr Partner bin. Genau, und zwar muss man, glaube ich, 400.000 Klicks, Views, 400.000 Views sammeln pro Jahr oder so. 4.000 Stunden, glaube ich, sind's. Ah ja, genau. Das war's. 4.000 View-Stunden in den letzten 12 Monaten und über 1.000 Subscriber. Ja, genau. Was je nachdem, welchen Content man macht, kein Problem ist oder ein Problem ist. Also kurzer Content ist wohl eher problematisch. Ich habe irgendwie einen Artikel gelesen, da wurde argumentiert, das geht um diese Children-Spam-Videos, wo so random Content für Children gemacht wird, die damit rausfliegen würden. Ich weiß nicht, ob ich dieser Argumentation folgen kann, dafür kenne ich mir auch einfach zu wenig aus. Also das kann man, glaube ich, ausschließen, dass das effektiv ist, weil diese seltsamen Content für Kinder-Videos halt vor allem also Multichannel-Network-Mechanismen ausbeuten. Und dann obendrauf noch DMCA-Requests. Also es ist eine total komplizierte Geschichte. Ich kann dazu irgendwie einen Artikel raussuchen. Aber im Wesentlichen beruht es darauf, dass du ein Multichannel-Network hast von ganz vielen Kanälen, die diese Videos machen. Und dann einen Kanal hast, der diese Videos auch hat. Und dann ein DMCA auf die anderen schickt, um die Einnahmen von allen diesen Videos auf einen Kanal zu bündeln. Okay, das klingt sehr fishy und ja, irgendwie. Aber das hat jetzt, glaube ich, in dem Fall dann irgendwie keinen Effekt, weil selbst wenn die jetzt alle nicht Partner wären, die kleinen Kanäle, kannst du ja trotzdem über ein DMCA Takedown Request sagen, ja, ich möchte dieses Video von diesem Kanal trotzdem monetarisieren, weil ich habe in der Rechteinhaber. Insofern glaube ich nicht, dass das da an der Stelle was hilft. Das ist halt irgendwie wahrscheinlich auch die gleiche Intention, die Patreon auch hatte vor kurzem, was sie ja dann nicht gemacht haben, nämlich zu sagen, so dieser ganze Kleinscheiß, der interessiert uns halt nicht und der macht nur Dreck. Also sprich, alle, die halt irgendwie Werbeeinnahmen von unter 5 € im Jahr haben, das bringt uns nichts und dann behaupten wir mal, das bringt denen auch nicht wirklich was und dann räumen wir da mal ein bisschen auf. Ja. Es ist halt, das ist halt das Problem mit diesen monopolartigen Strukturen. Gut, wir haben jetzt noch Twitch und ich habe auch schon von einigen gehört, die jetzt auf Twitch ganz gehen wollen. Aber ja, man ist halt abhängig davon. Das ist wie beim App Store, wenn Apple jetzt plötzlich einen anderen Share haben will und sagt, okay, jetzt, oder wir zahlen nur noch Apps aus, die sich mindestens 100.000 Mal verkaufen. Ja. Dann, was soll man da machen? Kann man nicht viel tun. Ja, ja. Und das ist halt auch die Sache ist halt auch, Twitch ist jetzt auch keine echte Alternative. Ja, es ist irgendwie, ja, du kannst halt da auch Livestreamen und du kannst halt Videos für maximal 30 Tage oder so online haben. Aber ich meine, ich habe immer noch den Traum, irgendwann mal Video-Essays zu machen, auch wenn ich mich frage, wann ich das mal irgendwie machen sollte. Aber das sind Inhalte, die funktionieren auf Twitch überhaupt nicht. Ja, und da brauchst du halt irgendeinen Video-Hoster und das wäre halt im Zweifel YouTube oder Vimeo. Aber ich denke auch, der Zug, wo man irgendwie ernsthaft es ist extrem schwierig geworden, auf YouTube jetzt einzusteigen und trotzdem sinnvoll da Geld zu verdienen, glaube ich. Ja. Hätte man irgendwie vor 10 Jahren auf den Zug aufspringen müssen und da war man vermutlich schon spät dran. Deswegen, also ich denke, es hat jetzt keine Riesenauswirkungen, weil die Leute, die jetzt anfangen, sowieso erstmal ein Patreon aufsetzen oder einen Drip oder was auch immer und YouTube halt als reinen Hoster verwenden. Und für die ist das wahrscheinlich dann auch wurscht, ob sie Partner sind oder nicht. Ich finde es halt generell immer schwierig, wenn Infrastruktur privatwirtschaftlich organisiert ist, ohne Regulierung. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ist eine Möglichkeit, über Werbung Geld einzunehmen, noch Infrastruktur? Ich kann schwer sagen, aber ja. Irgendwie de facto halt. Ja, de facto Infrastruktur. Auch wenn das vielleicht ein absurder Gedanke ist. Aber ja, also ich habe generell ein Problem damit, wenn ja, diese, ich meine, wir haben das an Großbritannien gesehen, was passiert, wenn man Infrastruktur privatisiert. Da geht es natürlich noch um viel krassere Sachen, die lebensnotwendig sind. Aber generell finde ich es halt schade, dass bis heute auf dieser Welt von Milliarden von Menschen noch keiner auf die Idee gekommen ist oder nichts durchsetzen konnte, sowas irgendwie auch umzusetzen, was einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen bringt. Ja. Ach ja. Bevor wir jetzt in die Kapitalismuskritik abrutschen, kommen wir zum Konsum. Du möchtest uns was erzählen über QB, A Cube's Tale auf iOS. Genau, QB, das klingt jetzt, als wäre das so ein kleiner Charakter, der QB heißt. Ja, ja. Ist es nicht. Es soll ganz, ganz schnöder Würfel. QB, A Cube's Tale ist ein abstraktes Puzzlespiel. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt erst drüber rede und nicht schon vor 2 Monaten, als es von Apple gefeatured war. Also zumindest ist mir da schon aufgefallen. Ist von Stefan Göbel. Hört sich nicht nur deutsch an, ist auch deutsch. Der war unter anderem der Programmierer von About Love, Hate and the Other Ones von den Black Pants Studios. Ah, ja. Bin mir jetzt unsicher, ob er sozusagen auch Black Pan Studios ist also sozusagen fester Teil von den Black Pan Studios. Da habe ich wieder zu spät angefangen zu recherchieren. Und ist ein, wie gesagt, ein abstraktes Puzzlespiel, wie es ja in den letzten paar Monaten, vielleicht letzten zwei, drei Jahren zuhauf gibt, Tausende gibt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ja aufgehört habe, solche Spiele zu spielen. Ich habe letztes Jahr sicher 5, 6 Mal, auch paar Mal auf Hinweis von Mario Berluti, vielen Dank für die Hinweise, ich nehme sie trotzdem immer noch gerne, da so die Highlights angespielt und bin dann immer nach 5 oder 10 Leveln wieder ausgestiegen. Also selbst bei Sachen wie Cosmic Express, die eigentlich sehr nett sind, oder Limelight, genau. Wo ich auch immer dachte, ach, das ist eine nette Idee, schön gemacht, aber hat null funktioniert bei mir. Das letzte, was funktioniert hat, war ja Campfire Crossing. Campfire Cooking heißt es. Stimmt. Ich hatte gerade Blackwood Crossing im Hirn, ein Spiel, was ich gar nicht gespielt habe, was mir aber empfohlen wurde von mehreren Seiten. Okay, also es ging um Campfire Cooking. Das hat mir Spaß gemacht, das war so mein Sweet Spot, was Puzzle und Regeln angeht. Und A Cube's Tale fällt da genau rein. Was mir sehr gut an den Puzzle gefällt, also die Puzzle-Progression ist schön. Es werden alle 10 Level wird ein neues Element eingeführt. Da dachte ich eher am Anfang, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Aber die sind sehr schön gestaltet. Und zwar, weil sie so dazwischen liegen, zwischen ausprobieren und verstehen. Also ich probiere ein bisschen aus, aber irgendwann sehe ich, da macht es Klick und dann sehe ich, wie dieses Puzzle funktioniert. Jetzt sage ich vielleicht nochmal, worum geht's überhaupt? Ich habe einen Würfel, den kann ich mit Swipen bewegen. Das kennen wir von Cube. Ein älteres iOS-Spiel gab es, glaube ich, auch für PC. Der dreht sich dann also über die Kante. Ja, wenn ich nach rechts oben swipe, dreht er sich so über die Kante. Grafik ist isometrisch und es gibt verschiedene, also ich muss den Ausgang erreichen und es gibt verschiedene Felder, weiße normale Felder und Sonderfelder. Einfachstes Beispiel, ein Sonderfeld, das rot ist, wenn ich da drauf ziehe, dann wird das nächste Feld, was in der Richtung liegt, in die ich gezogen bin, zerstört. Dann gibt es Hindernisse, da gibt es dann gelbe Felder, die schießen einen Laser in die Richtung, in die ich mich drauf bewegt habe und schießen die Hindernisse weg und so weiter und so fort. Also ganz simple Mechanismen, aber die Puzzles, die daraus entstehen, sind wirklich, wirklich schön, weil eben irgendwann macht es dann Klick und man hat so ein Aha-Erlebnis und kommt aber auch relativ schnell drauf und kommt vor allem auch durch Denken drauf, was halt bei vielen von diesen Puzzle-Spielen nicht so ist. Die finde ich dann meistens frustrierender. Ja, oft ist man dann irgendwie einfach nur am Ausprobieren und Rumtüfteln. Ja. Und wenn man, also es ist tatsächlich selten, dass man Spiele hat, wo man tatsächlich angehalten ist oder wo es auch überhaupt funktioniert, dass man das erstmal durchdenkt und dann tut. Ja, genau. Und das hat halt so eine Mischung zwischen Ausprobieren und Denken. Und irgendwann kannst du eben die Elemente des Levels lesen. Ja. Und jetzt bin ich dann schon in den hohen Leveln, da wird es dann langsam so schwierig, dass du oft denkst, das geht doch gar nicht, bis du dann den einen Trick siehst sozusagen. Also bislang muss ich sagen, wirklich sehr gelungenes Ding, war jetzt nicht super erfolgreich, glaube ich, wenn ich mir die Charts angucke, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Die Grafik ist mir ein bisschen zu sehr zurückgenommen, also es hat nicht den Charme von einem Cosmic Express oder so oder von einem Monument Valley und diesen ganzen wesentlich aufwendigeren Dingen, aber hat hübsche Animationen und es gab eine Stelle, die fand ich grandios als Spieleentwickler und zwar gibt es so Felder, wenn ich drauf gehe, dann hüpfe ich, dann überspringe ich sozusagen das nächste. Und dann war eins dieser Felder am Rand. Und dann dachte ich mir, was passiert denn, wenn ich da jetzt am Rand drauf gehe? Dann springe ich ja ins Leere. Dann werde ich wahrscheinlich sterben. Und dann bin ich draufgehüpft und dann fällt der Würfel, also springt der Würfel ins Leere, fällt runter und unten ist ein Special Level. Mit lauter kleinen Sternchen, also auch ganz simpel zu lösen, und dann blaste ich die ganzen Hindernisse weg, damit ich auf diese Sternchen draufkomme und auf das Ende. Und in dem Augenblick fragt mich die App, möchtest du mich bewerten? Und das war genial, weil ich hatte ein super positives Gefühl. Ich dachte, wow, ich habe voll was entdeckt. Wie cool ist das denn? Da steckt viel mehr dahinter, als ich zuerst gedacht habe. Und es war einer der wenigen Momente, wo ich nicht auf Later gedrückt habe. Weil normalerweise drücke ich immer auf Later. Sondern bin in den Store gegangen und habe es bewertet. Ja, ja. Social Engineering. Es kam dann natürlich raus, dass dieses Sonderlevel kommt einfach das erste Mal, wenn du stirbst, weil du runterfällst. Also der Effekt war bei mir natürlich noch größer, weil ich das ganz bewusst ausprobieren wollte. Aber also das fand ich sehr schön und sehr, sehr charmant. Generell hätte ich eigentlich gesagt, die Bewertung kam zu früh. Da konnte ich noch gar nicht so hundertprozentig wissen, dass es gut ist. Ich bin aber froh, dass ich so bewertet habe, wie ich bewertet habe. Denn ist ein wirklich schönes Teil. Auch von der Schwierigkeit hat es genau mein Sweet Spot getroffen. Es hat, glaube ich, nicht mal ein Hilfesystem. Muss es aber, glaube ich, auch gar nicht. Ja. Ja. Ja. Ja, ich hab dann auch noch was tatsächlich für den Konsum beizutragen. Und zwar möchte ich eine Fernsehserie empfehlen. Ja, jetzt bin ich gespannt. Und die Fernsehserie, die könnte auch was für Tobi sein, weil die ist hard Sci-Fi, wie man so schon sagt. Also quasi realistisch, Anführungszeichen, Sci-Fi. Galileo? Nein. Das Ganze heißt The Expanse und beruht auf der Romanreihe gleichen Namens. Und es geht um eine Zukunft, in der die Menschheit sowohl Mars als auch das äußere Planetensystem bevölkert hat. Beim äußeren Planetensystem im Wesentlichen den Asteroidengürtel und Monde. Von Gasplaneten und halt irgendwie tatsächlich auf dem Mars schon eine richtige Konkurrenzzivilisation hat. Und es geht in dieser Serie dann tatsächlich am Rande auch um die ganzen Politiken zwischen Erde, Mars und den sogenannten Belters, die vergleichsweise halt immer die Benachteiligten sind und da so ein bisschen immer zu kämpfen haben. Eingebettet in diese Welt ist allerdings dann auch eine schöne Geschichte mit vielen guten Charakteren, die ich jetzt auch gar nicht groß spoilern will. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sci-Fi-Serie. Sie ist relativ aufwendig produziert. Also man merkt, sie haben echt große Sets gebaut und das sieht schon alles sehr cool aus. Es gibt momentan zwei Staffeln und die sind beide auf Netflix und es geht so ein bisschen langsam los, aber wenn man sich dann da quasi ein bisschen festbeißt, dann nimmt einen das sehr mit, finde ich. Und ich habe gehört, dass auch Discovery besser geworden sein soll im Laufe der Staffel. Ehrlich gesagt, ich habe nicht viel Discovery gesehen. Ich habe, nein, dazu muss ich sagen, ich habe nur die erste Folge gesehen. Die fand ich ganz schrecklich. Dann habe ich, glaube ich, die dritte oder vierte, die fand ich ganz amüsant. Ja. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich bin großer Star Trek Discovery Fan tatsächlich und kann das sehr empfehlen. Ich verstehe auch die Argumentation nicht, dass es jetzt irgendwie nicht Trek wäre, weil irgendwie anders als TNG. Selbst TNG ist ab der vierten Staffel anders als TNG. Insofern, ja, also ich finde Star Trek Discovery gut. Vor allem jetzt auch in den letzten Folgen haben sie da nochmal einen lustigen Twist eingebaut, der die ganze Serie so ein bisschen nach vorne bringt, glaube ich. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Jo. Ja. Und dann? Dann kommen wir zum Thema der Woche, das immer das gleiche Thema der Woche ist. Nachklapp Horizon Zero nicht Dawn. Nicht mehr lange. Nee, ich bin ja auch noch nicht durch. Ja, aber ich bin ja nicht durch, weil ich weil ich kein Safe-Game habe, was was auf einem vernünftigen Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Und ich habe jetzt, ich weiß nicht, letzte Woche war ich, glaube ich, schon mit der Hauptstory durch. Ne? Jetzt bin ich mehr oder weniger mit dem Sammeln durch, das heißt den ganzen Nebenkram fertig zu haben, die Nebenquests, und habe jetzt endlich, nachdem ich alle Gegner besiegt habe, weiß ich jetzt, wie man einen Frostclaw am besten um die Ecke bringt. Nice. Ein Scorcher. Und ja, wie gesagt, es war eigentlich wieder wie so ein Puzzlespiel, weil erst die Taktik versucht, dann immer besser geworden mit der, aber irgendwann gemerkt, jetzt stoße ich an eine Grenze, andere Waffen ausgewählt, andere Taktik. Plötzlich, ich habe die Steine entdeckt, unglaublich, nach vielleicht 200 Stunden. Oder 140, keine Ahnung wie viel Spielzeit bin in dem Spiel, habe ich zum ersten Mal Steine benutzt. Weil die braucht man normalerweise einfach nicht. Ja, ich habe die um Gegner auch abzulenken. Ja. Aber man kann die halt, die Gegner hinlocken zu diesen Baumstämmen. Und dann schießt du den Baumstamm auf und dann fallen die ganzen Baumstämme auf den Gegner. Ah. Und das erstmal zu checken, und dann ist er halt einfach tot. Also meistens, wenn du es geschickt gemacht hast. Das war toll, nach so langer Zeit tatsächlich nochmal was zu entdecken, was ich überflüssig gefunden habe und was dann geht. Ja, und bin auch nochmal ein paar von meinen lieben Charakteren begegnet. Ja, jetzt wird es so auströpfeln, das Horizon, und da freue ich mich dann auf den zweiten Teil. Ja. Sie werden es total verkacken wahrscheinlich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass das wäre schlimm. Aber ja, ich verstehe die Sorge. Ja. Ja, und damit haben wir die allerwichtigsten Sachen des Januars durch. Vielleicht nochmal die Hinweise. Ja, noch ist der Januar nicht vorbei. Ja, noch eben nochmal die Hinweise. The Room Old Sins, glaube ich, heißt es. Wie gesagt, das ist keine Folge, in der Namen wichtig sind, denn ich habe sie alle durcheinander gebracht. Wird jetzt Ende Januar erscheinen. Ich schätze nächste Woche Donnerstag. Was haben wir denn da dann für einen Tag? Das ist der 26. Ich glaube, das ist richtig. Ich werde mal parallel noch gucken. Und was jetzt auch bald kommen müsste, ist, wie gesagt, da freue ich mich ja auch schon drauf, Shadow of the Colossus in der neuen Version. Ja. Fireproof Games ist Lost Sins. Ich schaue noch mal ganz kurz nach. La la la, du kannst ja schon mal hier die Verabschiedung machen, während ich jetzt hier noch mal gucke. Während ihr zuhört, wie Marcel noch im Internet recherchiert, kann ich nur sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, und ich hoffe auch, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet mit Fanboys. Und jetzt kommt noch ein Fakt von Marcel. Ja, der Zahlenfakt, 25. Januar 2018, The Room Old Sins. Und damit ihr den echten Zahlenfakt jetzt nicht vergessen habt, deswegen, das war die 315, so viele Sonnentage, gibt es in einem Ort, den ich, deren Namen habe ich wieder vergessen. Hört sich an wie Saturn, habe ich mir gemerkt. Oh mein Gott, ja. Ja. Ach, Mist. Jetzt muss ich doch noch was fragen. Ich hatte vorhin so einen schönen Aufhänger, als du dann davon geredet hast, von der Hard Fiction. Hard Sci-Fi, ja. Da wollte ich nämlich nachfragen, unser verehrtes Publikum, also wer jetzt noch nicht eingeschlafen ist und sich ein bisschen damit auskennt. Ich interessiere mich für Artikel oder YouTube-Videos, wie man ein schlüssiges Biom oder Ökosystem oder wie man das auch nennen mag, kreiert. Falls ihr da was wisst, würde ich mich sehr freuen. Ich war etwas enttäuscht vom GDC Vault. Da habe ich ein bisschen über Worldbuilding gefunden, aber das waren dann meistens Aspekte, die ich gar nicht so interessant fand. Also du legst dir also Wert auf Ökosystem und Flora und Fauna vor allem und wie die zusammenspielt. Ich glaube zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn haben sie sich da durchaus Gedanken gemacht, dass jede dieser Maschinen auch einen Zweck hat. Warum ist die da und was machen die? Also es gibt welche, die sammeln die alten Teile ein von den toten Maschinen, und das, ja, ich glaube, da haben sie einiges an Backstory entwickelt, was man jetzt im Spiel selber nur so am Rande mitkriegt, aber gut. Ja, wenn ihr Marcel da helfen könnt, er ist zeitweise auf Twitter Also das bedeutet at zeitweise auf Twitter. Das ist immer dumm. Ja, das mach mal auf Twitter. Ja. Ich bin Landkarte und in diesem Sinne, auch wenn es keinen Sinn macht, in diesem Sinne zu sagen, hoffen wir, dass ihr nächstes Mal einschaltet. Tschüss. Bis dann.